Massenmedien vieler Länder berichteten vom 16. bis zum 19. August über die revolutionäre Tätigkeit des verehrten Genossen Kim Jong-un. Der russische Sender Sputnik, die Zeitung Dagungbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, die Nachrichtenagentur Kyodo und die Zeitung Nihon Keizai Shimbun in Japan meldeten, dass Kim Jong-un das Obstbaukombinat Daedonggang und den Schweinezuchtbetrieb Daedonggang besucht hatte. Die chinesischen Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen und die Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan berichteten über seinen Besuch im Obstbaukombinat Daedonggang. Die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sungismus-Kim-Jong-Ilismus-Studienkomitees fragte Nachrichten über die Besichtigung des neuen Produktionsprozesses für Acryl-Anstrichstoffe im Vereinigten Chemiewerk Suncheon durch ihn. Mit dieser Nachricht teilte die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen mit, dass er das Maschinenkombinat Akzenton Januar besucht hatte. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.